Für manche ist es eine einfache und willkommene Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, um mit dem Computer zu spielen, kann man sich Programme herunterladen, Musikwünsche werden erfüllt und natürlich gibt es im Internet Informationen in Hülle und Fülle. Allerdings, oft genug muss man sich anmelden, also Name und E-Mail-Adresse hinterlassen und manche stellen sich sogar freiwillig selbst mit Fotos oder Geschichten im Internet dar. Es werden also Spuren und Daten im weltweiten Netz hinterlassen und das oft zu sorglos. Dieser Ansicht sind zumindest das Bundesfamilien- und das Bundesverbraucherschutzministerium und deshalb haben sie heute in Berlin eine gemeinsame Aktion gestartet. Sie wollen vor allem Jugendliche aufklären, noch etwas vorsichtiger mit persönlichen Daten im Internet umzugehen. Philipp Banse in unserem Berliner Studio. Warum? Welche Bedenken gibt es denn? Es gibt vor allen Dingen Befürchtungen, dass Jugendliche zu sorglos Privates im Netz preisgeben und sich nicht im Klaren sind über die möglichen Konsequenzen. Nicht nur, aber vor allem für Jugendliche ist das Netz nämlich zu einem ganz normalen sozialen Raum geworden. Nach Angaben des Verbraucherschutzministeriums haben 84% der 12- bis 19-Jährigen Erfahrungen mit dem Web 2.0 gemacht, haben also Profile bei sozialen Netzwerken, nutzen Blogs, Videoplattformen oder Nachrichtendienste wie Twitter. Das Internet habe unser aller Leben revolutioniert, sagte Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner, meinte das durchaus positiv, aber vor allem Jugendliche seien sich nicht immer über die Schattenseiten dieser digitalen Freiheit im Klaren. Und im Gegensatz zu früher, wo man vielleicht ein Tagebuch geführt hat und das ganz heimlich verschlossen hat, irgendwo im Nachtkästchen oder wo auch immer, stellt man dieses mittlerweile praktisch ins Internet. Der Schulhof des 21. Jahrhunderts ist eben nicht mehr real, sondern wirklich mittlerweile im Internet zu finden. Und es gibt jede Menge Tratsch, Flirts, aber auch Reibereien, nur eben mit dem Unterschied, dass mittlerweile die ganze Welt zuschauen kann. Viele Jugendliche vergessen darüber hinaus, dass sie nicht oft überprüfen könnten, mit wem sie eigentlich genau im Netz kommunizieren. Das sagte Gerd Hofe, Staatssekretär im Bundesfamilienministerium. Cybergrooming, der Weg, mit dem sich formuliere das neutral, sexuell interessierte Erwachsene mit einer künstlichen Identität in junge Nutzergruppen einschleichen, in die sozialen Netzwerke einschleichen, um Vertrauen zu gewinnen und reale, meist sehr zweifelhafte Kontakte zu knüpfen. Deswegen haben das Verbraucherschutz, das Familienministerium sowie einige soziale Netzwerke eine Kampagne heute gestartet. Sie heißt Watch Your Web. Im Zentrum steht die heute online geschaltete Website watchyourweb.de. Dort gibt es Hinweise, wie man beim Surfen seine Daten schützen kann. Ein Webtest soll klären, zu welchem Typ Surfer man gehört. Etwa mit Fragen wie, was sind für dich persönliche Daten? Wir wollen mit der Jugendkampagne die Netzkompetenz von Jugendlichen stärken. Und anhand von 4 kurzen Filmen sollen sie für den verantwortungsbewussten Umgang mit persönlichen Daten sensibilisiert werden. Diese einminütigen Videoclips stehen bei watchyourweb.de zum Download bereit und sollen sich im Netz verbreiten. Die braven Filmchen thematisieren die zentralen Botschaften, nämlich das Internet vergisst nichts, was einmal im Netz steht, kann sich schnell verbreiten, Virtuelles ist real und im Internet ist man nicht immer ungestört. Hier mal ein Auszug. Alte Geschichten im Netz können einen ganz schön Stress machen. Deine Vergangenheit ist noch da und alle können alles sehen. Weißt du eigentlich, was von dir alles noch im Netz rumschwirrt? Watch your web. Der Umgang mit jugendgefährdenden und strafbaren Inhalten im Internet wird ja sehr intensiv und kontrovers diskutiert, seit die Bundesregierung Seiten sperren will, die Kindesmissbrauch dokumentieren. Der ungekannte Protest im Netz gegen diese als Zensur empfundenen Pläne, der scheint tatsächlich eine etwas breitere Wirkung zu zeigen. Staatssekretär Hofe heute. Die derzeitige Diskussion über die Zugangssperren zu Kinderpornografiezeiten zeigt, wie wichtig ein echter Dialog und der konstruktive Austausch über die Möglichkeiten und Grenzen des Internets, über den Nutzen und die Gefahren ist. Deshalb haben wir sowohl die Vertreter der Community-Seiten und Blogs als auch Kritiker aus der Community eingeladen, mit uns über ihre Befürchtungen zu reden. Das passiert auch in den nächsten Tagen.